Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, meine fünfte und letzte Reha-Woche war körperlich immer noch stark an meinen Grenzen dran. Donnerstag begann wie immer mit der Post-Covid-Gruppe. Die hatten wir ja montags und donnerstags immer zur gleichen Zeit. Danach Covid-Bewegungstherapie. Ja, am Nachmittag dann Einzelgespräch und dann zum Abschluss nochmal Ergometer-Training. Freitag wie immer Gewichtskontrolle. Mein Gewicht ist geblieben, ich habe also zum Glück nicht weiter abgenommen. Dann hatte ich Abschlussdiagnostik. Da waren ein Haufen Fragen, was extrem schwer war. Musste auch ein paar Pausen zwischendrin machen, weil das mit den Augen und alles, dieses Lesen, Denken und war nicht so einfach. Dann hatte ich ein Abschlusskonzentrationstraining. Da haben wir dann besprochen, wie es so gelaufen ist und was man so mitnehmen kann. Ja, dass ich kognitive Defizite habe, dessen bin ich mir bewusst. Hat ja auch das ganze Konzentrationstraining am Computer schon gezeigt, dass das nicht so funktioniert wie normal. Ja, Samstag haben wir als Abschied von unserer Gang haben wir eine Schiffsrundfahrt gemacht für 3 Stunden, und zwar am Wannsee über, Weltkulturerbefahrt haben wir gemacht. Leider konnten 2 aus unserer Gruppe nicht mit, weil es denen nicht gut ging. Somit waren wir eben nur zu 8 auf dem Schiff, statt zu 10. Ja, Wetter war echt top. Es hat ja am Vormittag geregnet, aber dann auf dem Schiff war alles schön, die Sonne schien und wir hatten wirklich sehr gutes Wetter für die Schiffsfahrt. War auch sehr interessant, sehr viele Sehenswürdigkeiten gesehen, die man ja so sonst noch nicht gesehen hat. Viele sind ja auch nicht aus Berlin gewesen. Von daher war das dann für einige aus unserer Gruppe auch nochmal schön zu sehen. Ja, und nach der Schiffsfahrt wollten wir eigentlich noch in ein Café gehen. So zum Abschluss nochmal einen Kaffee trinken, Kuchen essen, keine Ahnung. Ja, aber mich hat es dann gleich so komplett umgehauen, nachdem wir vom Schiff sind, dass mich die Mädels dann nach Hause gefahren haben. Also nach Hause, in die Reha gefahren haben. Und dort habe ich mich dann echt erstmal ausgeruht. Und ja, die anderen sind dann nochmal losgefahren und haben noch was Schönes gemacht. Ja, und Sonntag war dann auch nicht so viel drin. Da waren wir dann nur ein bisschen spazieren, um nicht nur drinnen zu sitzen. Sind wir am Vormittag und am Nachmittag dann noch mal ein paar Runden gelaufen. Bis vorm Abendbrot haben wir uns dann noch mal zusammengesetzt. Alle haben alkoholfreien Sekt getrunken, noch mal gequatscht und ja, so ein bisschen auf den Abschied vorbereitet. Ja, war schon eine schöne, lustige Runde. Ja, Montag, wie gesagt, startet dann wieder mit der Post-Covid-Gruppe. Danach Ergometer-Training. Entlassungsuntersuchung. Danach wieder die Covid-Bewegungstherapie. Und am Nachmittag hatten wir dann nochmal mit dem Oberarzt eine Verabschiedung. Da wurde dann nochmal ausgetauscht, wie die Reha so lief, Positives, Negatives konnte nochmal abgegeben werden. Und ja, körperlich war der Tag eigentlich schon extrem für mich, weil ich konnte irgendwann die ganzen Menschen, du kannst das irgendwann nicht mehr, also ich bin damit nicht mehr klargekommen, bin dann auch nur mit Kopf nach unten, versucht keinen zu grüßen. Klar will man nicht alle Gespräche, aber jetzt irgendwie abwenden. Aber ist schon, ja, ist nicht so einfach, wenn du da so körperliche Probleme hast und dann auch die Reizüberflutung immer schlimmer wird. Das macht ja auch was mit einem. Also man ist dann nicht mehr so entspannt und geschillt, sondern ist dann nur noch wirklich nur froh, wenn man alleine auf seinem Zimmer ist. Und klar, Gespräche habe ich noch mit meinen Leuten hat man sich noch unterhalten. Und hat auch noch gelacht und alles. Aber man hat bei allen eigentlich gemerkt, dass die Luft raus war. waren auch alle froh, dass sie nach Hause konnten. Zwei von uns machen noch eine Verlängerung. Ja, und der Rest ist dann schon, ist dann, für den waren dann die 5 Wochen um. Ja, Dienstag hatte ich dann nochmal ein Einzelgespräch. Und danach habe ich auch alle weiteren Termine abgesagt, weil es wirklich gar nicht mehr ging. Also ich war nur noch verzweifelt, ständig den Tränen, immer versucht, das zu unterdrücken. Und irgendwie, ja, damit klarzukommen, dass jetzt die Reizüberflutung so schlimm ist, dass eigentlich alles zu viel ist. Aber, ja, da kann einem eben keiner helfen, ne? Kann nur hoffen, dass das jetzt in den Wochen sich wieder legt, irgendwann besser wird. Und dann sehen wir weiter. Aber wie gesagt, für den Tag hatte ich dann erstmal Ruhe, brauchte nichts mehr machen. Und ja, da war ich auch schon ganz dankbar für. Ja, damit war der Tag dann eigentlich auch nicht so schnell rum, weil man hatte nichts mehr. Saß dann ab und zu mal draußen, um so ein bisschen noch abzuschalten. Ja, und hab dann noch Koffer gepackt. Und ja, bei Mittwoch früh mussten wir ja dann schon 7:30 bis 8:30 die Zimmer geräumt haben. Das heißt, ich bin dann um 7 sind wir, haben wir uns alle zum Frühstück getroffen. Und ja, 7:30 haben wir dann die Koffer runtergeholt, Zimmerschlüssel abgegeben und saßen dann unten im Foyer und haben alle darauf gewartet, dass wir abgeholt werden. Ja. Und nun bin ich wieder zu Hause und versuche mich hier zu integrieren. Was mit der Reizüberflutung nicht sehr leicht ist. Aber gut. Ich hoffe, dass sich das irgendwann legt. Ja, somit sind 5 Wochen Reha liegen hinter mir. Und ein ausführliches Fazit dazu werde ich noch fertig machen, was mir gut getan hat, was mir nicht so gut getan hat. Fakt ist, körperlich konnte ich keine Besserung einfahren. Da geht es mir noch genauso wie vorher. Und wie gesagt, jetzt mit der Reizüberflutung ist es sogar alles noch schlimmer geworden. Positiv ist aber meine Herzängste, die konnte ich besiegen. Klar, 80%, ne, ich würde nicht sagen, sie sind komplett weg, aber ich kann top damit umgehen. Ich bin entspannter, was das angeht. Und ja, ich hoffe, dass das auch so bleiben wird. Ja, das war's dann soweit von mir. Wie gesagt, ein ausführlicher Bericht pro, contra kommt noch. Was ich auch dankbar bin, ich habe mich nicht mit Corona infiziert. Weil immer Mitte der Reha ging ja auch Corona schon rum dann und alles, ne? Da haben die Zahlen dann auch zugenommen. Und toi, toi, toi, keiner von unserer Gruppe hat sich infiziert. Das ist doch schon mal gut. Ja, dann erstmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet soweit alles ja, interessant oder hattet mal so einen Einblick, wie so das so post-Covid-mäßig und mit der Reha abläuft. Und wie gesagt, ein umfangreiches Fazit kommt noch. Und dann bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.